Verweilen um Mitternacht. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Verweilen um Mitternacht. Um Mitternacht erwachst du, Glocken fallen, wie Stürme an die Schwelle deines Traums. Unendlich schwingt das Leben im Gefäß des Raums. Ob allen Sternen muss sein Herzschlag hallen. Es steigen an die Klänge, die sich ründen. Die alte Stadt fühlt hilflos die gewordene Zeit. Sie beugt sich tief, sie ist bereit, in Schoß der Quelle einzumünden. Hinschwingt ein letzter Klang in ferne Sphären. Der Wandernde verweilt und lauscht. Nur tiefer Stille wird gebären, wer in der Erde wurzelt, rauscht. Auch Stunden formt sich Antlitz, gehen die Zeiten und schwebt im Licht der Ewigkeiten. Ende von Verweilen um Mitternacht.